Knechtsgestalt. Die Not, der Mangel trifft Christi Glieder nicht allein. Es will ihr Haupt selbst arm und elend sein. Und ist nicht Reichtum, ist nicht Überfluss des Satans Angel, so man mit Sorgfalt meiden muss, wird dir im Gegenteil die Last zu viel zu tragen, wenn Armut dich beschwert, wenn Hunger dich verzehrt und willst sogleich verzagen, so denkst du nicht an Jesum, an dein Heil. Hast du wie jenes Volks nicht bald zu essen, so seufzest du.